السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Können die Brüder und Schwestern gut hören? Barakallahu fikum, wenn ihr damit was zu tun habt. Damit wir mit dem Unterricht anfangen, beten wir gerade. طيب. Man kann auch den Unterricht, barakallahu fikum, zuhören bei Ustream. Channel Audio Islam Ustream TV Channel Audio Islam Barakallahu Fikum. Und ich denke manchmal oder meistens der Ton bei Ustream ist besser. Der Ton bei Ustream ist besser meistens als hier in Palto. Khair inshallah. Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد باب الدعاوي والبينات أو الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى وهو اسم مصدر من ادعى الشيء أي إذا زعم أنه له فيه حق سواء كان حقا أو باطلا. والبينات جمع بينة وهي الحجة الواضحة. سميت الحجة بينة لوضوح الحق بها وظهوره. إذن الدعاوى من ادعى الشيء أي زعمه سواء كان حق أو باطل. وأما البينة فهي الحجة الواضحة التي لا لبس فيها تكون واضحة. فباب الدعاوى والبينة. بارك الله فيكم. Das geht heute weiter mit der Erklärung von Subul Salam, das Buch von Al-Qada von Richten, und das ist Kapitel Behauptungen und Beweise oder Argumente. Im Arabischen Behauptungen heißen Ad-Da'awa, und das kommt von Da'wa. Singular ist Da'wa. Da'wa ist eine Behauptung, und diese Behauptung kann richtig sein und kann falsch sein. Al-Bayyinat, das ist Plural von Al-Bayyina. Plural von Al-Bayyina. Und Al-Bayyina, das ist der klare Beweis, das eindeutige Argument. Das heißt, das ist klar und deutlich. Das geht um dieses Thema, weil Barakallahu Fikum, wir weiter mit dem Richten sprechen, und wir haben über Zeugnisse gesprochen, und jetzt reden wir weiter über dieses Thema. Ali ibn Abbas, radiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qal, لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. والبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بارك الله فيكم. الحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه. إما المدعى عليه يقول نعم صدق الدعوة، أو يحتاج إلى بينة. فإذا ما عنده بينة طلب يمين المدعى عليه. وإلى هذا ذهب سلف الأمة وخلف الأمة. لماذا البينة على المدعي؟ لأنه جانبه ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر، يدعي على الآخر شيئا والظاهر قد يكون شيء آخر تماما. يعني هلا مثلا أنت معك نقود، وأنا أتي وأقول هذه نقودي والظاهر هي معك، فلذلك علي البينة أنا، علي البينة. فلذلك كلف المدعي بالحجة القوية، والمدعى عليه إذا ما أوتي عليه ببينة فعليه اليمين، فعليه اليمين. إذن لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو كان الناس يعطون بادعاءاتهم، لادعى قوم، لأتى قوم وقال، أو لأتى أحد الناس وقال فلان أكل مالي أو أخذ مالي، وفلان قتل أبي أو قتل أخي، وأنا أريد الدية أو أريد مالي. فإذن ما تؤخذ الأمور بالدعاوى. وفي بعض الدعاوى يدخل فيها الكذب، لو إنسان كذب على الآخر وصدق فهكذا ذهبت حقوق الناس، والعياذ بالله ما قدست هذه الأمة، لأنه ما أخذ للضعيف من القوي. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما إذا أتى المدعي، إذا أتى المدعي ببينة، فلو حلف المدعى عليه خلاص أتى هو ببينة. أما إذا ما عنده بينة فيحلف الآخر، فيحلف الآخر، وهذا في القضاء، والله تعالى على وعلى. بارك الله فيكم. ابن عباس بليفته بس البروفيت صلى الله عليه وسلم زادت würden die Leute durch ihre Behauptungen gegeben, dann recht gegeben, dann würden einige Leute Blut von den anderen und Vermögen von den anderen behaupten. Aber der Schwur ist Pflicht oder obliegt dem Beklagten. Dem Beklagten. Und bei, das ist bei Bukhari Muslim. Und bei Al-Bayhaqi auch mit einer authentischen Überlieferung, der Beweis oder Argument obliegt dem Behaupter oder dem Kläger, und Schwur obliegt dem Leugner oder Bestreiter oder Beklagten. Das geht, barakallahu fikum, darum, wenn eine Behauptung da ist oder vorliegt, dann muss der Behaupter Beweise bringen, deutliche Beweise bringen. Bringt dieser Behaupter oder dieser Kläger keine Beweise, dann sollte der Beklagte schwören, dass das nicht so ist. Wenn sie streiten, das wird, wenn der Beklagte das nicht zugibt, aber wenn der Beklagte zugibt, dann braucht man kein Schwur mehr. Das heißt, angenommen, der Kläger kommt und sagt, der Beklagte hat von mir mein Geld weggenommen. Der Beklagte sagt, ja, das stimmt, ich habe von ihm das weggenommen. Da brauchen wir nicht mehr, weil er selber zugegeben hat. Aber wenn er sagt, nein, das stimmt nicht, dann sagt der Richter, bring deine Beweise. Angenommen, der bringt 2, 3 Zeugen. Oder der bringt schriftliche Vereinbarung mit Zeugen. Dann hat der Kläger Beweis geholt. Wenn der andere auch schwört, das spielt keine Rolle mehr. Aber wenn er keine Beweise hat, der Kläger, dann sollte der Beklagte schwören. Und wenn er schwört, dann bekommt er Recht. Warum sollte der Kläger eher Beweise bringen? Weil der Kläger etwas behauptet, was natürlich nicht, was gegen das Scheinbare ist. Angenommen, du hast 1000 Euro und ich komme, ich sage, das sind meine. Ja, die sind bei dir doch. Deshalb muss ich klare Beweise bringen, dass das mir gehört. Wenn ich das nicht erbringen kann, dann schwörst du und dann hast du die. Sabarakallahu fikum im Islam. Man darf nicht behaupten, oder wenn man eine Behauptung stellt, dann muss man das belegen können mit klaren Argumenten, mit klaren Beweisen. Das geht um Religion und das geht auch um Recht zwischen den Leuten. Aufpassen, auch in der Religion das Gleiche. Wenn jemand etwas in der Religion behauptet, dann muss er das belegen. von Koran und Sunna. Und wenn jemand im Leben auch etwas behauptet, dann muss er das belegen. Aber Behauptungen alleine, das bringt nicht. Wenn man keine Beweise für die Behauptungen bringt, dann bleibt das eine Behauptung und man kann das nicht annehmen. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رجلان اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينة. يعني هذا قال هذا متاعي وقال هذا متاعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احلفوا. فقال أنا أحلف، فالثاني قال لا أنا أحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر أن يسهم بينهم، يعني تصير قرعة بينهم من يحلف، من يحلف، لأنه إذا خرجت القرعة له فيحلفون أنه هذا لي وانتهى الأمر. فهذه بارك الله فيكم فروي عن علي، ولما نقول روي يعني مو ضروري تكون هذه الرواية صحيحة. روي عنه أنه أتي ببغل وجد في السوق يباع، فقال رجل هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع على خمسة يشهدون، وجاء آخر يدعيه يزعم أنه بغله وجاء بشاهدين، واحد جاب خمسة والثاني شهد. فقال علي عليه السلام إن فيه قضاء وصلحا، إن فيه قضاء وصلحا، وسوف أبين لكم ذلك. أما صلحه أن يباع البغل فيقسم على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا اثنان، وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه بغله، فإذا تشاححتما أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف، فأيكما قرع حلف. هذه القضية، يعني اثنان ادعايا شيئا وما في بينة، ما في صلح بينهما، فذلك يتقارعا من يحلف من يحلف منهما، ويقال علي عليه السلام، ويقال عمر عليه السلام، ويقال على الصحابة كلهم عليهم السلام. عن أبي هريرة، فن أبي هريرة رضي الله عليه، dass der Prophet صلى الله عليه وسلم erzählt, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم einige Leute angeboten hat, dass sie schwören. Dann haben sie sich beeilt. Jeder sagt, ich mache das. Der Prophet hat befohlen, dass man Verlosung zwischen ihnen macht. Das heißt verlosen. Indem verlost wird und einer fängt an mit Hilf, das wird mit Halif, das wird mit Schwören. Das ging darum, Barakallahu fikum, das war in Bukhari erstmal die Überlieferung. Aber es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud al-Nasa'i. Abu Huraira sagte, zwei Männer haben sich gestritten bezüglich eines Gegenstandes. Er sagt, das ist mein, und der andere sagt, das ist mein. Der Prophet s.a.w. sagte, einer von euch soll schwören. Dann hat jeder gesagt, ich. Der Prophet sagte, verlost zwischen ihnen und derjenige, der gewinnt, schwört. Das ist die Sache bezüglich etwas, was wir keine Beweise haben. Es wurde über Ali radhiyallahu anhu erzählt oder erwähnt, dass ein Maultier gefunden worden ist auf einem Markt. Und dann kam einer und hat gesagt, das ist mein Maultier. Und der andere, ein anderer kam auch und der hat gesagt, mein Maultier. Einer hat 5 Zeugen geholt und einer hat 2 Zeugen geholt. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu sagte, wenn ihr eine Schlichtung haben wollt, das nennt man heutzutage hier im Gerichten in Deutschland Güterverhandlung. Güterverhandlung. Wenn ihr schlichten wollt oder Güter verhandeln, void, then Maultier wird verkauft und es wird auf 7 Teile verteilt. Einer bekommt 5 und der andere 2. Der 2 Zeugen 15. Wenn ihr aber das gerichtlich macht, das nennt man das Haupttermin hier im Gericht, da war Akalafikon, dann wird das so gemacht. Einer von ihnen schwört, dass das sein Maultier ist und dass er das nicht gegeben hat, nicht verkauft hat. Wenn jeder von den beiden oder wenn beide schwören wollen, dann verlöst man zwischen den beiden und einer schwört und wenn er schwört, dann bekommt er. وعن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك رواه مسلم يعني الذي يحلف يمين كاذبا ويأخذ حق مسلم فهذا أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة أي إذا اقتطع حق للآخر قال وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك شايف هذا السواك الصغير لو كان هذا فإذا مسألة الحقوق مسألة عظيمة يا أخوة الله سبحانه وتعالى يغفر في حقه أما في حق الغير فلا انتبهوا لهذا بارك الله فيكم طبعا وإيجاب النار وتخليد وتحريم الجنة إذا لم يتب وإذا شاء الله أن يعاقبه بارك الله فيكم أبو أمامة الحارثي erzählte von Propheten صلى الله عليه وسلم der Gesandte Allahs sagte wer etwas vom Recht eines Moslems mit einem falschen Schwur weggenommen hat, dieser hat Allah die Hölle für ihn das bestimmt. Die Hölle ist bestimmt für diese Person. Und das Paradies ist ihm verboten. Ein Mann sagte, O Gesandter Allah, wenn das etwas Weniges ist, etwas, das bedeutet etwas sehr wenig. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, auch wenn das ein Stück von Arakbaum, das wird wie Siwak, auch wenn das ein Siwak wäre, das bei Muslim. Das heißt, wer schwört und er lügt dabei und er weiß, dass er lügt dabei und durch dieses Schwures nimmt man das Recht von einem, dann wird diese Person, wal-iyadu billah, dadurch in die Hölle kommen. Wenn natürlich diese Person keine Reue zeigt, wenn aber diese Person Reue zeigt, dann Allah entscheidet. Wenn diese Person Muslim ist und er stirbt als Muslim, Allah entscheidet am letzten Tag, was mit ihm passiert. Aber diese Warnung ist klar. Der wird ins Paradies nicht kommen, der wird in die Hölle kommen, wal-iyadu billah, derjenige, der sowas macht. Deshalb schwören ist nicht leicht. Wie manche Leute denken, dass sie immer schwören und schwören und schwören. La hawla wa la quwwata illa billah. وعن الأشعث بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله إذا الله غضب على عبد حرم عليه الجنة وأدخله النار وعذبه بارك الله فيكم تسكليش الأشعث ابن قيس erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, wenn man schwört, damit etwas vom Vermögen eines Moslems weggenommen wird und man weiß, dass man lügt, dann wird man, diese Person, wird Allah treffen und Allah ist mit ihm zornig. Wenn Allah mit jemand zornig ist, das heißt, diese Person wird in die Hölle kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. So muss man aufpassen, das nicht leicht zu schwören, um etwas wegzunehmen von dem anderen. قال أبي موسى أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله بينهما نصفين الحديث ضعيف الحديث ضعيف بارك الله فيكم حديث 1316 أبو موسى الأشعري erzählte dass zwei Leute ein Problem bezüglich eines Tieres gehabt haben und keiner von ihnen hat Beweis gehabt. Dann hat der Prophet hätte der Prophet gerichtet, dass man dieses Tier zwei Teile macht und jeder nimmt einen Teil. Aber diese Überlieferung ist bei Al-Imam Ahmed Abu Dawud Nasai und das ist schwach, eine schwache Überlieferung. Barakallahu fiik. Weil wir sowieso wissen, wie wir handeln. Wenn zwei Leute kommen und jeder behauptet und keiner hat Beweis von ihnen, dann verlost man zwischen ihnen und einer von ihnen schwört und der bekommt das. Vielleicht der andere hat das Recht. Vielleicht der andere hat das Recht. Aber der muss wissen, er hat das Vermögen von seinem Bruder weggenommen, der wird in die Hölle kommen und Allah ist mit ihm unzufrieden, Allah ist mit ihm zornig und ist das Paradies ist ihm verboten. Wenn man das im Kauf nimmt, oh, dann wird man mehr als das machen. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار سبحان الله رواه أحمد وأبو داود والنسائي صححه ابن حبان هذا تغليظ أنه مثلا إنسان يحلف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب في يمينه هذا فليتبوأ مقعده من النار خلاص هذا أخذ مكانه في جهنم والعياذ بالله وهذا تغليظ بارك الله فيكم بالنسبة للزمان والمكان وبعدين حياتي مسألة الزمان وهذا من باب فقط من باب المثال على منبر وليس المقصود فقط على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما على أي منبر وفي أي مكان الذي يحلف يمين كاذبة بارك الله فيكم جابر رضي الله عليه erzählte der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte wer auf meinem Minbar schwört und der lügt dabei der sollte seinen Platz in der Hölle einnehmen Ahmed Abu Dawud Nasai haben das überliefert. Was hat das jetzt mit dem Minbar vom Propheten sallallahu alaihi wasallam zu tun? Das heißt, egal wo du bist, egal in welchem Platz du bist, auf Minbar, in der Moschee, im Gericht, auf der Straße, wenn du schwörst und du lügst dabei, du wirst deinen Platz in der Hölle nehmen. Und wenn das auf Minbar vom Propheten sallallahu alaihi wasallam wäre, dann ist das schlimmer in diesem Zusammenhang. ماذا الله سبحانه وتعالى وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة فمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله له لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي متفق عليه والعياذ بالله يا أخوة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ولا ينظر الله إليهم ما من لا ينظر الله إليهم لأن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا يزكيهم لا يطهرهم ولا يكلمهم الله، أي أنهم من الخاسئين من أهل النار، ولهم عذاب أليم. أربعة أمور، أربع عقوبات، لا ينظر إليهم، لا يكلمهم، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم. رجل عنده ماء كفاية وشاف ابن سبيل ويحتاج ماء فما أعطاه، وهذا يحتاجه. والآخر باع سلعة للآخر فقال له والله أنا أخذت بكذا وكذا، حلف وهو كاذب، فالآخر صدقه واشترى منه، يعني غشه بالحلف. ورجل آخر بايع إماما، بايعه إلا للدنيا، يعني ما بايعه لدينه، ما بايعه للتقوى، إنما بايعه للدنيا للمصلحة، فإذا عطاه رضي، إذا ما عطاه ما وفى البيعة التي بايعه إياها. فالأصل بيعة الإمام إقامة الشريعة والعمل بالحق وإقامة دين الله سبحانه وتعالى، ولكن هو ما فعل مثل هذا الأمر. فذلك في أحاديث أخرى بارك الله فيكم، رجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، شيخ زان، ملك كذاب، عائل مستكبر، المنان المنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسب الإزارة، كلها أناس لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فينتبه الإنسان، هذه التسعة في هذا التحذير، في هذا التحذير. ولكن مسألتنا هي الذي والعياذ بالله يبيع السلعة بالحلف الكاذب، والذي يبايع الإمام يبايعه فقط للدنيا. بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله عنه زاكته للبروفيت صلى الله عليه وسلم، زاكته تغايلوته فيت الله سبحانه وتعالى أمليت سنتاب متغايلوته فيت الله سبحانه وتعالى أمليت سنتاب نش بريشن الله سبحانه وتعالى فيت زي نشت مدى بان هرزيكايت أنشاون und الله سبحانه وتعالى رينكت زي نشت und sie werden eine Schmerzstrafe bekommen. Vier Strafen. Er redet mit ihnen nicht, er schaut sie nicht an mit der Barmherzigkeit, er reinigt sie nicht von den Sünden und sie bekommen eine schmerzhafte Strafe. Eine Person, die genug Wasser hat und ein Reisender, der kommt und der braucht Wasser und er gibt ihm nicht. Ein anderer hat einem anderen etwas nach Asr verkauft und er schwört und er sagt, bei Allah, ich habe so viel, für so viel das gekauft, und der andere glaubt ihm und er kauft von ihm. Und eine Person gibt, leistet Eid zu einem Imam, aber nur wegen diesseitigen Leben, das wird wegen Interesse. Wenn er von diesem Imam bekommt, dann macht er oder leistet er sein Eid. Wenn er das nicht, wenn ihm nicht gegeben wird, dann leistet er das nicht. Das ist bei Bukhari Muslim. Es geht darum, barakallahu fikum, dass diese Leute diese vier Strafen am letzten Tag bekommen werden, weil sie Schlimmes tun. Eine Person ist in der Wüste, der braucht Wasser. Und man gibt ihm das nicht. Und man hat genug. Wenn man nicht genug hat, dann könnte man das verstehen. Aber der macht das nicht. Einer, der sagt dem anderen, bei Allah, ich habe so viel gezahlt und so viel habe ich das gekauft. Und der lügt dabei. Der andere, der Arme, der akzeptiert ihn, weil er sagt, bei Allah. Meine, wenn jemand schwört, die Leute sagen, okay. Aber der lügt dabei. Und einer, der gibt Treueid zu einem Imam, zu Führer, zu Herrscher der Muslime. Aber der macht das nicht wegen Religion und wegen des Befehles vom Propheten, sondern der macht das, damit er etwas von diesem Dreck von Dunya bekommt. Wenn der Imam ihm gibt, dann hält er das, was er versprochen hat. Wenn der Imam ihn nicht gibt, dann hält er nicht. Es gibt natürlich andere auch. Zum Beispiel, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der schwört und er lügt dabei, damit er etwas verkauft. Oder damit er Recht von einem Muslim wegnimmt. Der alte Mann, der Zina begeht, der König, der lügt, und der Arme oder Bedürftige, der arrogant ist und der will nicht. Der nimmt nur, was er selber haben will, nicht was die Leute ihm geben. Und der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte auch, drei Leute, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihnen sprechen am letzten Tag. Derjenige, der Vorhaltungen macht, nachdem etwas gespendet hat. Und derjenige, der Waren verkauft, aber mit Schwur, und der lügt dabei. Und derjenige, der Isbal hat, das bedeutet sein Isar, sein Kleid, sein Gewand, seine Hose, ist länger als Knöchel. Diese Leute, Allah subhanahu wa ta'ala sieht sie nicht mit der Barmherzigkeit, die werden bestraft und Allah spricht zu ihnen nicht am letzten Tag. Das sind diese 9 Personen, 9 Handlungen, die sind sehr schwer, da muss man aufpassen. Und das geht bei uns über Ad-Da'a wal-Bayyinah. Das geht darum, dass eine Person schwört oder gibt Treueid und er lügt dabei. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن جابر وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نتجت هذه الناقة عندي وأقاما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده لمن هي في يده. الحديث دليل على أن الذي معه الـ يعني أن اليد مرجحة. طبعا الأصل أن تكون البينة على المدعي، فإذا المدعي ما أتى ببينة فاليمين على من أنكر، وطالما أن الناقة بيده فقضي له بذلك، لأنه الآخر ما أتى ببينة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. جابر رضوان الله عليه erzählte, dass zwei Leute sich gestritten haben bei dem Propheten صلى الله عليه وسلم bezüglich einer Kamelstute. Jeder behauptet, das ist bei mir. Einer sagte, das wurde bei mir, und der andere sagt, nein, bei mir. Und jeder versuchte, Beweis zu bringen. Der Prophet صلى الله عليه وسلم hat diese Kamelstute demjenigen gegeben, der diese Kamelstute gehabt hat. Das war bei ihm. Was ist der Sinn hier? Normalerweise, wir haben eine Regel. Du bringst deinen Beweis oder der andere schwört. Aber wenn keiner klaren Beweis hat oder wenn beide Beweise haben, dann bleibt das bei demjenigen, der sozusagen das hat. Weil der stärkeren Beweis hat. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق رواه الدارقطني ولكن في إسناده ضعف. ابن عمر überlieferte, der Prophet صلى الله عليه وسلم hat den Schwur oder die Schwur zurück auf demjenigen, der Recht oder der sozusagen der Recht hat. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch. Ist nicht authentisch, deshalb wir können das nicht als Beweis nehmen. وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزري المدلجي. نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه أقدام بعضها من بعض. هذه المسألة بارك الله فيكم لها علاقة في مسألة القيافة وفي إثبات الأنساب. القيافة مع القيافة أنه الشبه، ينظر إلى الشبه فيقال هذا ابن فلان أو هذا ابن فلان، لأن الناس كانت في الجاهلية كان ممكن تحمل المرأة وما يعرف ويذهب، ففيما بعد يدعى يقال لا هذا ابنه، فإحنا أحيانا يقول لا هذا مو ابني، وأحيانا يقول هذا ابني يقال له لا لا هذا ليس منك، هذا ليس منك. فهذه هي القياسة. فكان طبعا يتكلمون هم في أسامة، لأن أسامة كان أسود البشرة وزيد ما كان أبيض، ولكن أم أسامة كانت بركة الحبشية أم أيمن كانت سوداء، ولكن هم كانوا يطعنوا في نسبه. فهذا مجزر المدلجي كان هذا معروف بالقيافة، فلما رأى إلى نظر إلى قدميهما قال هذه أقدام بعضها من بعض. فذلك بارك الله فيكم ينتبه لهذه المسألة في مسألة القيافة. فإذا هذه المسألة طبعا أما اليوم يا أخوان فالحمد لله رب العالمين، يعني اليوم إثبات النسب صار سهل، صار سهل بهذه التحاليل الطبية وبتحاليل الدم، وهذه الإثبات فيها 100%. يعني ما ليس فقط مسألة الشبه والقيافة، إنما بارك الله فيكم هذه مسألة. عمر بن الخطاب رضي الله عليه مثلا كان أبناء الجاهلية ينسبهم لمن ادعاهم في الإسلام، فلذلك بارك الله فيكم حتى في حديث اللعان استدل بهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لفلان، أو على صفة كذا وكذا فهو لفلان، فجاءت على الوصف المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، فقوله فهو لفلان إثبات لنسب أو للنسب بالقيافة، وإنما الأيمان لما تحلف الأيمان ما يجوز في ذلك. فذلك بارك الله فيكم عندنا في ديننا حتى في هذه المسألة يعمل الله تعالى على هو على. بارك الله فيكم das letzte ist ein bisschen schwer für euch, ich weiß nicht jetzt, aber ich versuche das zu erklären, weil das Wort القيافة ich weiß nicht, dass ich denke auf Deutsch gibt sowas nicht. Aber auf jeden Fall, Aisha radhiyallahu anha sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu mir und er war eines Tages, er war so froh und sein Gesicht glänzte vor Freude. Und er sagte mir, hast du nicht gesehen, wo Mujazzar al-Mudalaji? Entschuldigung. Er schaute oder er guckte Zayd ibn Haritha, Usam ibn Zayd. Der guckte sie an und er sagt, diese Füße sind von diesen Füßen. Das heißt, er hat bestätigt, dass Usama der Sohn von Zayd ist. Warum barakallahu fikum? Usama war dunkel, hat dunkle Hautfarbe. Und Zayd ibn Haritha, sein Vater, hat helle Hautfarbe gehabt. Aber die Mutter von Usama, die war Ayman, Baraka al-Habashiyya, sie war auch sie hat auch dunkle Farbe. Aber die Leute haben Usama ibn Zayd sozusagen vorgeworfen, dass er nicht der Sohn von Zayd ibn Haritha ist. Aber dieser Mujazzar al-Madlaji, Barakallahu fikum, Mujazzar al-Madlaji, diese Person war bekannt, dass er, wenn er die Leute anschaut, ja, dann weiß er, wer zu wem gehört. Das bedeutet Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn oder Mutter und Tochter. Und deshalb, er könnte das sehen. Und dieser, als er das gesagt hat, war der Prophet sallallahu alaihi wasallam froh. Weil dieser Mann, der war wie ein Experte. Deshalb im Islam ist es kein Problem in einem Gericht, dass man Experten holt. Wie hier, wie dieses Beispiel. Zur Zeit von Umar ibn Khattab, als jemand kam und er hat ihm gesagt, dieser Sohn ist von mir, aber vor dem Islam, Umar hat ihm das gegeben, wenn Ähnlichkeit vorlag. Deshalb, barakallahu fikum, القيافة bedeutet, dass man die Vaterschaft anerkennt durch Ähnlichkeit von Fachleuten. Es gibt Fachleute, gucken, dass dieser ist der Sohn. Und der ist der Vater. Mit diesem Gutachten hat man auch das gemacht. Manche Gelehrten sagen, nein, das wird nicht anerkannt. Andere Gelehrten sagen, doch. Heutzutage natürlich, wir brauchen das nicht viel. Ich sage, wir haben sowas. Es gibt bis heute Leute, die so sind. Aber heutzutage gibt es DNA-Tests und gibt Bluttests und da kann man 100% beweisen, dass jemand der Vater ist. Aber es geht darum, dass man in bestimmten Gerichten oder in bestimmten Barakallahu fikum Zeugnissen diese Leute nimmt. Und die können, alaikum salam, die können Barakallahu fikum dann als Zeugen addieren, als Gutachter, Allah ta'ala ala wa ala. Somit Barakallahu fikum kommen wir zu Ende von dem Buch von Al-Qada. Von dem Buch von Al-Qada. Da bleibt bei uns, inshallah, wir fangen das nächste Mal mit Kitabu al-Jami'. Kitabu al-Jami' bi'idhni ta'ala. Und es werden 6 Kapitel: Al-Adab, Al-Birr wa-Sila, Al-Zuhd wa-Al-Wara', Al-Tarhib min Masawi al-Akhlaq, Wa-Al-Tarhib fi Makarim al-Akhlaq, Wa-Al-Dhikr wa-Al-Du'a. Das nächste Mal, Barakallahu fikum, fangen wir mit dem Al-Kitab al-Jami'. Das geht um Al-Adab, das wir verhalten. Al-Birr wa-Sila, das bedeutet Tugend und Verwandtschaftsbande. Al-Zuhd wa-Al-Wara, das geht um Enthaltsamkeit, gutes Benehmen, schlechtes Benehmen und Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala und Bittgebet. Das sind 6 Kapitel in diesem Zusammenhang. Das werden wir machen. Dann bleibt uns, wenn wir fertig sind, dann bleiben diese Barakallahu fikum Bücher. Nicht, dass man denkt, dass wir das nicht behandeln wollen, aber ich habe gesagt, dass wir einige Bücher, ich weiß nicht, ob wir sowas lernen, aber auf jeden Fall Kitabul Jinayat. Was sind Kitab al-Jinayat? Das bedeutet, das sind die Al-Jinaya, das ist Kriminalität und Strafen. Kitab al-Hudud, die Strafen. Und Kitab al-Jihad, al-Jihad-Buch. Und dann, Barakallahu fikum, Kitab al-Itq. Also diese 4. Diese 4 lassen wir bis zu Ende und dann werde ich sehen, wie wir das machen. Ich meine, wirklich Kitab al-Jinayat, al-Hudud, al-Jihad, al-Itq, die brauchen Leute, die arabische Sprache kennen. Also die sind auch wirklich in der arabischen Sprache gut, damit sie die Wörter verstehen, weil und das geht um Richter und um wirklich um Leute, die in die diesen Themen machen, die mit diesem Thema sich beschäftigen. Auf jeden Fall, wir werden sehen, wir werden das nicht weglassen, wenn man auch ein paar Hadithe davon nimmt, allgemein, damit man Barakallahu fikum das zu Ende führt. Das heißt, wir haben Alhamdulillah Rabbil Alamin mittlerweile um die 1200 Hadithe insgesamt behandelt und da bleiben Barakallahu fikum paar Hadithe bin ich alle vom Kitab al-Jami' und dann kommen wir zu Ende mit Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Und wenn wir zu Ende kommen, dann haben wir 2 Möglichkeiten. Entweder machen wir Wiederholung von Anfang an oder fangen wir mit einem neuen Buch, inshallah. 1341 bis 1467, die sind 130, Barakallahu fikum, 136 Hadithe, die erstmal geblieben sind. إذن بذبذ الله النخبار مناطق إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم جزاك الله خير من الله سبحانه وتعالى فهمين فهمشاني والحمد لله رب العالمين صلى الله مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا شفت أنا من إنترنت يكون في لايش بعض خاجن عندي أحد من شكله إزاي أخ أبو جمال إستا دان كان إياه في لايش مدام خاجن أنفعل ونزنيش فيدا كوميدا يبنيمي إيش بإذن تعالى. بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm going to try to get my hands on the other side.